Kundgabe 4312. Empfangen am 24.05.1948. Kirche Christi. Du bist Petrus, der Fels. Eine Glaubensgemeinschaft im Sinne Christi bedeutet den Zusammenschluss von Menschen, die sich durch ihren Lebenswandel, durch uneigennützige Nächstenliebe, einen so lebendigen, tiefen Glauben erworben haben, dass sie alles, was Jesus gelehrt hat auf Erden, verstehen und daher auch keinem Wort Zweifel entgegensetzen. Denn das Verständnis dessen, was zu glauben Gott fordert, ist stets nur die Folge eines recht geführten Lebenswandels und wird auch immer einen lebendigen Glauben nach sich ziehen. Die Überzeugung der reinen Wahrheit und somit auch eines Kraftbewusstseins, alles vollbringen zu können, das nur den Glauben zur Begründung hat. Eine solche Gemeinschaft ist die wahre Kirche Christi. Es ist die Kirche, die er auf Erden gegründet hat mit den Worten: Du bist Petrus, der Fels, auf dir will ich meine Kirche bauen. Und diese Kirche wird bestehen bleiben, sie wird nicht erschüttert werden können von den Kräften der Unterwelt, wenn der letzte Kampf auf Erden entbrennen wird gegen den Glauben. Dann wird es sich zeigen, wer dieser Kirche angehört, wer die Glaubensstärke besitzt, dass er nicht abfällt, wenn die Hölle gegen alles Geistige anstürmen wird. Dann werden nur die wahrhaft liebetätigen Menschen standhalten, deren Glaube ein lebendiger ist. Denn die anderen werden zu schwach sein zum Widerstand. Ihnen wird alles genommen werden, was ihnen bisher unter Kirche verständlich war. Jede Zeremonie, jede Äußerlichkeit wird wegfallen. Die Stätten kirchlicher Handlungen werden geschlossen werden oder zerstört. Es wird keine Möglichkeit bestehen, die Handlungen auszuführen, die ihnen wichtig erscheinen. Und sie werden ernstlich vor die Entscheidung gestellt, sich zu bekennen für oder gegen Gott. Der Entscheid aber wird denen nicht schwerfallen, die den lebendigen Glauben haben, die glauben können, weil sie verstehen, während die anderen noch blind im Geist nichts haben, woran sie sich halten können und um ihres körperlichen Wohls willen abfallen von Gott. Die ihren Glauben hingeben, weil es nur ein toter Glaube, ein Formglaube war. Ihr aber, die ihr der Kirche Christi angehört, ihr sollt ununterbrochen werben für diese Kirche. Ihr sollt den Menschen Aufklärung bringen und ihnen den Unterschied klarzumachen suchen, auf dass sie ihren Formglauben zu einem lebendigen Glauben gestalten. Ihr sollt ihnen den Weg zum Verstehen dessen, was Jesus gelehrt hat, zeigen und sie den Weg der Liebe gehen heißen, die allein einen lebendigen Glauben gebärt und zu vollem Verständnis seines Wortes führt. Nur diese kleine Gemeinde der wahren Kirche Christi wird den letzten Kampf bestehen, weil jeder Geistesrichtung zuvor der Kampf angesagt wird und alle ihre Anhänger verlieren werden, die nicht der wahren Kirche Christi angehören. Diesen aber wird Gott seinen Beistand gewähren, er wird mitten unter ihnen sein, ihren Glauben stärken, ihren Geist erleuchten und ihnen Kraft geben, auszuharren bis an das Ende. Und um dieser Kirche Christi willen wirket er offensichtlich unter den Menschen durch seinen Geist. Er belehret sie und leitet sein Wort zur Erde, auf dass seine Kirche an Anhängern gewinne, auf dass sie gestärkt werden, außergewöhnlich durch sein Wort, das aus der Höhe kommt und mit seiner Kraft gesegnet ist. Amen.